Erster im 18. Jahr von König Jerobeam wurde Abia König über Juda. Zweiter, er regierte 3 Jahre in Jerusalem. Seine Mutter hieß Macha. Dritter, er tat die gleichen Sünden wie sein Vater. Er liebte Gott nicht so wie David. Vierter, aber wegen David gab Gott ihm einen Sohn. Jerusalem blieb sicher. Fünfter, David tat immer, was Gott wollte. Nur bei Uria machte er einen Fehler. Sechster, es gab Krieg zwischen Rehabeam und Jerobeam. Siebtes, mehr über Abia steht in einem Buch. Es gab Krieg zwischen Abia und Jerobeam. Achter, Abia starb und sie begruben ihn. Sein Sohn Esa wurde der neue König. Neunter, im 20. Jahr von Jerobeam wurde Esa König über Juda. Zehnter, er regierte 41 Jahre in Jerusalem. Seine Mutter hieß Macha. Elfter, Esa tat, was Gott gefiel. Er war wie sein Vorfahre David. Zwölfter, er schickte schlechte Menschen weg. Er entfernte alle falschen Götter. Dreizehnter, er nahm seiner Mutter die Macht weg. Sie hatte ein Götzenbild gemacht. Esa verbrannte es. Vierzehnter, er entfernte nicht alle Opferstellen. Aber er liebte Gott sein ganzes Leben lang. Fünfzehnter, er brachte Silber und Gold in das Haus Gottes. Sechzehnter, es gab immer Krieg zwischen Esa und König Baesa von Israel. Siebzehnter, Baesa baute die Stadt Rama aus. Er wollte den Weg nach Juda sperren. Achtzehnter, Esa nahm Silber und Gold aus dem Tempel. Er schickte es zu König Ben-Hadad. Neunzehnter, er wollte eine Abmachung mit Ben-Hadad. Ben-Hadad sollte Baesa nicht mehr helfen. Zwanzigster, Ben-Hadad hörte auf Esa. Er griff viele Städte in Israel an. 21. Baesa hörte das. Er hörte auf zu bauen und ging nach Tirza. 22. Esa holte alle Männer aus Juda. Sie nahmen die Steine von Rama weg. 23. Mehr über Esa steht in einem Buch. Im Alter hatte er kranke Füße. 24. Esa starb und sie begruben ihn. Sein Sohn Josaphat wurde König. 25. Nadab wurde König über Israel. Er regierte 2 Jahre lang. 26. Er tat, was Gott nicht gefiel. Er sündigte wie sein Vater Jerobeam. 27. Baesa plante einen Mord gegen Nadab. Er tötete Nadab in Gibbeton. 28. Baesa tötete ihn im 3. Jahr von Esa. Baesa wurde König. 29. Baesa tötete die ganze Familie von Jerobeam. So hatte Gott es gesagt. 30. Jerobeam hatte gesündigt. Er machte Gott damit sehr zornig. 31. Mehr über Nadab steht in einem Buch über die Könige von Israel. 32. Es gab immer Krieg zwischen Esa und Baesa. 33. Baesa wurde König über ganz Israel. Er regierte 24 Jahre lang. 34. Er tat, was Gott nicht gefiel. Er sündigte wie Jerobeam.